das Bauvolk der kommenden Welt. Wir sind der Sämann, die Saat und das Feld. Wir sind die Schnitter der kommenden Maat. Wir sind die Zukunft, wir sind die Tat. So flieg, du flammende, du rote Fahne, voran dem Wege, den wir ziehen. Wir sind der Zukunft, getreue Kämpfer. Wir sind die Arbeiter von Wien. So flieg, du flammende, du rote Fahne, voran dem Wege, den wir ziehen. Wir sind der Zukunft, getreue Kämpfer. Arbeiter von Wien. Herren der Fabriken, ihr Herren der Welt, endlich wird eure Herrschaft gefällt. Wir, die Armee, die die Zukunft erschafft, sprengen der Fessel beengende Haft. So flieg, du flammende, du rote Fahne, voran dem Wege, den wir ziehen. Wir sind der Zukunft, getreue Kämpfer, wir sind die Arbeiter von Wien. So flieg, du flammende, du rote Fahne, voran dem Wege, den wir ziehen. Wir sind der Zukunft, getreue Kämpfer, wir sind die Arbeiter von Wien. Wie auch die Lüge uns schmähend umkreist, alles besiegend erhebt sich der Geist. Kerker und Eisen zerbricht seine Macht, wenn wir uns rüsten zur letzten Schlacht. So sieg, du flammende, du rote Fahne, voran dem Wege, den wir ziehen. Wir sind der Zukunft, getreue Kämpfer, wir sind die Arbeiter von Wien. So sieg, du flammende, du rote Fahne, voran dem Wege, den wir ziehen.